Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitagnacht-Ausgabe. Ihr könnt mich anrufen, zu welchem Thema auch immer. Zum Beispiel hat mich angerufen Dominik, der ist 16 Jahre alt. Der. Hallo. Hallo. Hallo, Dominik. Hallo, Domian. Und was geht's? Mein Anliegen, mal versuchen, meine Mutter durch deine Sendung wachzurütteln, was sie so getan hat im letzten Jahr, sag ich mal. Aha. Guckt deine Mutter die Sendung oder hört sie? Wie bitte? Guckt deine Mutter die Sendung oder hört sie? Ja, sie hört sie. Ja. Weil sie in eurem Sendegebiet wohnt, in der Nähe von Klau. Achso, ihr beide wohnt nicht zusammen? Nein, absolut nicht. Nicht mehr. Was ist denn passiert? Und zwar war ich vor einem Jahr in einer Reha-Klinik hier in Neustadt, oben an der Ostsee. Mein Vater hat mich jedes Wochenende besucht, hat alles für mich klar gemacht, was ich so brauchte. Warum warst du in einer Reha-Klinik? Weil ich ein kaputtes Knie habe. Ah ja. Und musste da 3 Wochen hin. Ja. Und zwar besuchte mich mein Vater jedes Wochenende und mittendrin brachte er meine Mutter einmal mit. Und meine Mutter sagte dann halt zu mir, du pass auf, ich gehe nach Köln zu meinem Freund und ich nehme dich nicht mit. Und das war halt der Hammer für mich, weil... Wo hast du denn zu der Zeit gelebt? Warst du da noch bei deiner Mutter? Bei allen beiden zusammen. Bei allen beiden, also die lebten beide zusammen und es war eine Familie. Genau. Ja, vor allem. War für mich okay, dass sie sich trennen, habe ich nie was gegen gehabt. Ah ja. Nur es hieß immer, ich gehe mit ihr mit. Das wusste mein Vater und mein Vater sagte, ja, wenn er das will, dann soll er das machen. Das war so dein Wunsch auch. Also wenn die beiden sich trennen, gehe ich mit der Mutter mit. Genau, weil meine Mutter musste Medikamente nehmen und so weiter und ich wusste immer wann, was und wie. So, und erzähl mal weiter. Und zwar kam sie dann zu mir und meinte, ich gehe nach Köln ohne dich. So, und dann ging sie nach einer halben Stunde wieder, ließ mich da alleine. Hat das einfach dir so hingeknallt? Ja. Obwohl vorher das alles schon so besprochen war, mehr oder weniger, sie geht, dass du mit ihr zusammen sein wirst. Genau, und ging nach einer halben Stunde und dann habe ich sie halt versucht, abends anzurufen. Sie hat es auch gar nicht begründet, warum... Nein, doch, später dann mal und sagte zu mir, mein Freund will dich nicht haben. So eiskalt zu mir. Ist okay, wenn sie meint. Und habe sie dann immer in der Reha versucht anzurufen und dann meinte sie halt zu mir, ich will dich nicht sprechen. Und so ging das halt die ganze Zeit. Wo ich nach Hause kam, meinte sie, morgen packe ich meine Sachen und bin weg. Aber Dominik, das muss einen als Sohn doch ungeheuer umhauen. Ich gehe mal davon aus, dass du ein gutes Verhältnis vorher zu deiner Mutter hattest. Ne, wenn du dich entschieden hast, auch ich, die beiden trennen sich, aber ich lebe bei meiner Mutter. Und dann sagt die so aus heiterem Himmel, ich will dich nicht. Begründet das nicht mal. Hält dich fern von ihr danach. Wie bist du denn damals da emotional mit umgegangen? Ich habe meinen Vater gehasst. Ich habe keinen an mich herangelassen. Wieso hast du deinen Vater gehasst? Ich habe meinen Vater gehasst, ja. Warum deinen Vater? Warum nicht deine Mutter? Weil ich gedacht habe, mein Vater hat alles kaputt gemacht. Ach so. Ich habe gedacht, mein Vater hat das alles so hingebogen, dass ich bei ihm bleibe. Ach so. Die Schuld hast du gar nicht dann bei ihr gesehen, sondern bei ihm. Aber die Schuld lag letztendlich bei ihr. Genau, und das habe ich erst nach einem halben Jahr eingesehen. Und habe in dem halben Jahr meinen Vater so fertig gemacht. Ich habe immer gesagt, weißt du was, du kannst auf Deutsch gesagt, lass mich in Ruhe, geh einfach, ich will dich nicht sehen. Also der Grund liegt wirklich darin, dass sie mit ihrem Freund zusammen sein wollte und der Freund dich nicht mag. Genau, so der will kein Kind haben und ist fertig, ist einfach so. Bist du denn dann damals zu deinem Vater gezogen, nach der Trennung, voriges Jahr? Ja. Und hast dem die Hölle heiß gemacht, weil du ihn fälschlich beschuldigt hast, dass er dahinter steckt. Genau. Aber er steckt gar nicht dahinter. Nee, und das habe ich erst nach einem halben Jahr mitgekriegt. Und im Endeffekt finde ich das ganz gut, dass mein Vater mir diesen Freiraum gelassen hat und hat immer gesagt, irgendwann kommst du auf den Trip und sagst, okay, ich war es nicht. Sie war das. Ist aber auch eine tolle... Das hat ein halbes Jahr gedauert. Muss ich auch sagen, ist aber auch eine tolle Sache von deinem Vater, dass er so geduldig war mit dir. Ja. Ne? Und er hätte ja auch ausrasten können und irgendwie blöde Dinge tun können, was auch immer. Habe ich auch immer so im Nachhinein gedacht, wie blöde war ich eigentlich? Und hat meinen Vater immer beschuldigt. Jetzt lebst du bei dem Vater. Jetzt bin ich alleine so relativ. Alleine. Mein Vater hat auch eine neue Freundin und ist die ganze Woche weg. Ah ja. Der Kontakt zu der Mutter ist nach wie vor gleich null, oder wie? Genau. Genau. Und du weißt, dass deine Mutter jede Nacht oder oft nachts diese Sendung hier verfolgt? Genau, das hatte sie mir letztes Jahr erzählt und hat auch darüber immer geschwärmt und ich habe hier ein paar Kollegen und die hören dich auch ab und zu mit. Mhm. Und ja. Was glaubst du, wie deine Mutter sich jetzt fühlt? Nehmen wir mal wirklich an, die sitzt jetzt irgendwo vor dem Fernseher oder am Radio. Ich hoffe, ehrlich gesagt, ganz dreckig, dass sie sich immer echt Gedanken darüber macht. Und hört dich und deine Stimme und bist du eigentlich das einzige Kind deiner Eltern? Nein, mein Bruder gibt's auch noch, aber mein Bruder ist 21 und hat damals gesagt, ich ziehe sowieso alleine jetzt weg und ist alleine dann weggezogen. Nochmal die Frage, ich habe das gerade so unterstellt, aber nochmal ganz klar die Frage. Das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter vorher. Früher. Nee, früher, war richtig gut. Ach so, das war genial. War genial sogar. Ja, sie lag im Koma einmal und dann habe ich Schule geschwänzt teilweise und bin hingefahren und hinterher habe mit ihr gesprochen und hinterher hat sie mir gesagt, nur deine Stimme habe ich wahrgenommen im Unterbewusstsein, aber die von deinem Vater nicht. Dann muss ihr das doch auch das Herz eigentlich gebrochen haben, dass sie ihren Jungen verstoßen hat. Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, ich gehe und fertig, das war's. Es gibt auch keinen Kontakt zwischen dem anderen Bruder und ihr. Nein, nur noch alles über Anwalt. Das will sie aber so haben. Mhm. Ich habe damals sie angerufen und habe gefragt, ob sie bereit ist, für mich Unterhalt zu zahlen. Hatte mich vorher erkundigt, wie und wie hoch. Und habe gesagt, okay, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ich will ja nicht alles haben. Das, was du zahlen kannst, zahl bitte. Dann hat sie gesagt, wenn du was von mir willst, dann geh zum Anwalt. So, Dominik, jetzt erklär mir das mal. Du kennst deine Mutter viel besser. Wir haben jetzt diese Geschichte gehört, die ja wirklich schrecklich ist. Schrecklich für dich, finde ich. Ja. Hast du denn irgendeine Mutmaßung, die Frau, das klingt ja so, als wäre die Frau Gehirn gewaschen. Was ist da vorgefallen? Ist das nur der große Einfluss ihres neuen Freundes oder was ist da los? Das ist, der neue Freund, der Abstand, dass sie nicht mehr mitkriegt, was ich hier mache, wie ich lebe und so weiter, wie es mir überhaupt geht. Weil ich habe ihr einen Brief geschrieben und der ist gar nicht angekommen. Den hat ihr Freund abgefangen, hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, wortwörtlich, was bildest du dir ein? Den Brief leite ich doch nicht weiter. Und da in diesem Brief waren alle meine Gefühle mal beschrieben. Ne? Und da der neue Freund, ich weiß nicht, ich konnte anrufen, nee, deine Mutter ist nicht für dich zu sprechen. Ich kam gar nicht an meine Mutter ran. Wie schrecklich. Das ist es ja. Wenn würdest du denn, nehmen wir mal an, wollen wir das Ganze mal, ich verstehe deinen Zorn. Ich hätte auch Wut auf meine Mutter, wenn ich an deiner Stelle wäre. Weil sie hat dich und euch verraten und völlig fallen lassen. Ne? Ja. So, und da ist es berechtigt, wütend zu sein. Dennoch, wärst du versöhnlich und würdest sagen, okay, wenn sie jetzt auf dich zukommt und den ersten Schritt macht und dir die Hand reicht, du wärst bereit, wieder einen Kontakt aufzubauen? Das will sehr, sehr lange dauern. Weil du zu tief sitzt. Ja, weil du sehr verletzt bist. Ich habe zu ihr gesagt, ich muss zu einer Psychologin jetzt. Bin auch hingegangen, aber die hat sich darum nicht gekümmert, wegen Krankenkasse und so weiter. Und da hat sie zu mir gesagt, na, wenn du meinst, du hast das nötig, dann hast du es halt nötig. Die Mutter hat das gesagt? Nein, die Mutter hat es zu mir gesagt. Aber da habt ihr dann auch Kontakt gehabt, wenn sie das zu dir hat sagen können? Ja, ich hab ja immer nur zu ihr, mein Anwalt hat ihr ja immer nur geschrieben. Und hat ihr mal so geschrieben, so nebenbei, was sie mir überhaupt damit antut. Achso, das heißt, sie hat das gar nicht zu dir direkt gesagt, sondern dem Anwalt. Und der andere hat es dir wieder gesagt. Anwalt gesagt und der Anwalt hat es weitergeleitet. Verstehe. Und Mensch, wie soll es weitergehen? Ja, das ist ja im Moment so das Problem, dass ich keine richtige Person außer meine beste Freundin habe, die mir überhaupt mal zuhört. Wenn wir abends zusammensitzen, wir reden darüber einfach. Aber du kannst doch mit deinem Vater bestimmt auch darüber reden. Nee, mache ich nicht so gerne. Machst du nicht so gerne? Um da nicht noch alte Wunden aufzureißen oder so. Genau, ja, weil ich weiß, mein Vater geht das auch nah und da muss ich nicht noch reinhacken. Verstehe. Das will ich nicht und das brauche ich auch nicht. Ich bin froh, dass es so mit meinem Vater jetzt läuft. Ja. Ich bestätige das auch nochmal von meiner Seite aus, so wie du es jetzt dargestellt hast, dass das ein absolut beschissenes Verhalten von deiner Mutter ist. Das macht es noch viel zu harmlos, letztendlich, was sie da mit dir gemacht hat. Und ich würde sie, wenn sie jetzt zuschaut, was natürlich verrückt wäre, wenn das so ein Zufall wäre, dass sie heute gerade die Sendung... Jeden Abend, das weiß ich. Dann würde ich sie sehr bitten, liebe Mutter von Dominik, so sehr darf ein Mann dich nicht im Griff haben, dass du deine Kinder, deinen Sohn so verstößt und vernachlässigst. Dann sei jetzt mal Frau genug und mach den ersten Schritt und ruf den Dominik an oder schreib ihm zumindest. Erklär dich mal, was da vorgefallen ist. Vielleicht kann man ja langfristig das alles wieder ein bisschen hinbiegen, wenn es auch lange dauert, wie Dominik sagte. Ja, das ist alles, ich weiß nicht, das ist so konfus. das sind ja nur so die groben Umrisse gewesen. Naja, ist mir schon klar, dass wir das jetzt nicht ganz im Detail erzählen können. Das waren solche Geschichten, dann war ich einmal da und dann war ich letzten Sommer war ich einmal da. Mhm. Und dann meinte ihr Freund gleich, der erste Satz von ihm war, meinst du, dein Sohn müsste nicht mal abnehmen? Mhm. Also es gab damals wie viele Kontakte gab es denn dann noch, als sie alleine mit es dem... Es gab noch zwei, drei Monate Kontakt. Also dann diese, wo sie immer noch diese Wunden mit meinem Vater aufgepult hat und sie hat immer noch gesagt, dein Vater ist der Böse. Und verstehe. Deswegen habe ich eben immer gedacht, er ist das. Wir hoffen mal, dass sie zuschaut oder dass sie zuhört. Und vielleicht hat es ja eine Wirkung, dass du es erzählt hast, dass ich meine Meinung gesagt habe, vielleicht hat es ja eine kleine Wirkung. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Das wäre nett. Das machen wir so. Du legst auf und die Heide, so heißt meine Psychologin, ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Gute, Dominik. Okay, danke dir, Dominik. Alles Liebe, tschüss. Schöne Nacht noch. Dankeschön. Okay, ciao. Telefonnummer 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer ist 0800 5678 110. Beide Nummern kostenfrei. Chris ist der oder die Nächste, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Dominik. Ein Mann. Grüß dich. Ja. Ich höre dich schon seit gut 2 Jahren. Das erste Mal, dass ich durchkomme, das ist klasse. Einmalig. Und ich bin hier auf Sendung. Hammerhart. Hammerhart. Um was geht's denn, Chris? Ja, das erste Mal, ich wollte schon 125 Mal ich bin aufgeregt, ohne Ende. Es geht darum, mein Dad. Dad ist, wie soll ich sagen, ein Todgeweihter. Er wird bald sterben. Wie alt ist dein Vater? Mein Dad ist 70 und... Wie viel? 70 ist 70, er geworden. Ja. Und er ist sehr schwer krank. Schwer krank. Was hat er für eine Krankheit? Er hat so eine Art Leukämie und er wird bald sterben und das Schlimmste ist, ich kann nichts dagegen machen, weißt du? Ich fühle mich so hilflos. Ich kann nichts machen. Lebst du mit ihm in einer Stadt oder gar in einem Haus oder in einer Wohnung? Wir wohnen auf dem gleichen Grundstück. Ich habe meine eigene Bude, meine eigenen 4 Wände und er wohnt gerade mal 5 Meter weiter von mir. Und lebt deine Mutter auch noch? Auch. Auch mit euch da zusammen? Yes. Ja. Wie lange ist dein Vater schon sehr schwer krank? Ich sag mal so, seit knapp 3, 3,5 Monaten, seitdem wissen wir, dass es um ihn so schlecht steht. Ne? Hast du denn hast du persönlich mit Ärzten auch geredet, um dir genau ein Bild zu machen? Ich habe auch persönlich mit unserem Hausarzt drüber geredet. Ja. Und wie ist so die Spanne? Was sagen die Ärzte, was man ihm vielleicht... Ja, es ist halt eben, gibt keine Chance mehr. Ne? Mhm. Er kriegt jetzt so eine Art Chemotherapie auf Tabletten. Wie gesagt, es nimmt ihn mit und du weißt, die roten Blutkörperchen sind halt eben dazu da, dass der Sauerstoff weitergetragen wird. Und wenn ein Mensch nur noch 40% davon hat, kannst du dir so vorstellen, wie er nur noch japsen tut und liegen tut. Weiß er um den weiß Ernst? Genau. Er weiß das. Böse. Also medizinisch ganz klar gibt es keine Hoffnung. No way, no Chance mehr. Ist er im Krankenhaus? Ja, Mitglied geworden bei der deutschen Knochenkrebshilfe, also hier Rückenmarkspende. Bin dann so Rückenmarkspender geworden, aus freien Stücken. Ja. Und sagte, Mensch, Dad, ist das einfach so von der Welt. Ich lasse mir jetzt Rückenmark abziehen, du bekommst es und mir geht's wieder besser. Nur es geht nicht mehr, zu spät. Ist er zu Hause oder liegt er in der Klinik? Er ist zu Hause. Er ist zu Hause. Wie ist sein Zustand im Moment? So böse. Heute Abend hat er mal einen guten Schub wieder gehabt. Meine Eltern sind mit ihren Kegelbrüdern, Kegelschwestern zusammen gewesen auf dem Meeting. Und er ist ja losgegangen. Das hab ich auch gesagt, Mensch, Dad, du siehst heute so klasse gut aus und mach es und tu's und geh los und mach Party, solange du noch kannst. Aber weißt du... Das ist ein Tag wahrscheinlich mal, an einem Tag ist es dann wieder sehr schlecht. Ist dein Verhältnis zu deinem Vater immer sehr, sehr eng? Sehr gut, sehr eng. Ich habe in meinem ganzen Leben schon sehr, sehr viel Scheiße gebaut, und bin ganz tief unten gewesen. Und er hat mich immer wieder rausgeholt. Umso schlimmer die Situation, dass man da als Sohn dann steht, neben dem Vater, man weiß, dass medizinisch nichts zu machen ist. Und man kann, wie du gerade gesagt hast, ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts unternehmen. Diese Hilflosigkeit, ich komme damit nicht klar. Ich habe Freunde angehauen. Mensch, weißt du, ich kann Chris, nicht ständig zu meinen Kumpels gehen und zu meinen Freundinnen. Weißt du, Chris, du kannst natürlich, wenn die Ärzte das so sagen, kannst du medizinisch nichts machen. Aber du kannst etwas ganz Entscheidendes machen. Du kannst für deinen Vater jetzt absolut da sein und ihm beistehen. Ja, das ist das. Das ist das, glaube ich, was man in der Situation dann noch machen kann und unbedingt machen sollte, weil man damit demjenigen, der so schwer erkrankt ist, ich glaube, das schönste Geschenk machen kann, was es überhaupt gibt, dass der das Gefühl hat, da ist ja mein Junge. Ich habe dem auch so oft geholfen, wie du gerade gesagt hast. Jetzt ist er an meiner Seite und der steht mir jetzt in meinen letzten schweren Tagen, Wochen, Monaten, steht er mir bei. Ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann. Was genau so hammerhart ist, ich sag mal, ich bin jetzt seit 2 Jahren mehr oder weniger arbeitslos, krankgeschrieben, aufgrund meines Unfalls, den ich mal hatte. Mhm. Ich hätte mir mal Schlüsselbein gebrochen gehabt und alles und so. Und ich möchte mein Dad endlich mal vernünftig was zeigen. Hallo, der Junge, der schafft was, der hat endlich jetzt eine vernünftige Ausbildung, der macht was, der kann was aus seinem Leben machen. Nur ich. Dafür fehlt die Zeit wahrscheinlich, ne? Richtig, dafür fehlt die Zeit. Gut, jetzt muss man das realistisch sehen. Du kannst ihm nicht mehr beweisen, dass du irgendwelche tollen beruflichen Erfolge hinlegst, weil vermutlich die Zeit nicht mehr da ist. Mhm. Aber ich sag's nochmal, du kannst ihm beweisen, dass dein Herz ganz nah bei ihm ist und dass du ihn liebst und dass du alles für ihn jetzt noch tust. Logisch. Es ist eine schwere Zeit. Versuche ich auch, ne? Mhm. Nur diese Hilflosigkeit, Hilflosigkeit. Ich komme damit nicht mehr klar. Ja, aber du musst jetzt stark sein. Und du darfst jetzt nicht anfangen zu heulen. Nein, sowieso nicht. Komm, und wenn du, wenn ich heule, dann alleine. Richtig, nur für mich ganz alleine. Ja, niemals in seiner Anwesenheit. Niemals. Ja. Hast du mit deiner Mutter auch so einen guten Draht, damit ihr das so besprecht, wie ihr es eben besonders... Im Gegenteil. Ich habe mich vor 3 Tagen nochmal mit ihr ganz, ganz böse angelegt. Also wir haben so einen heftigen, bösen Streit miteinander gehabt und das hat mir hinterher auch so weh getan. Wie ist denn die Ehe der beiden? Wie ist denn die Ehe der beiden? Ja, also wenn ich ehrlich sein soll, sehr schwierig gewesen. Jetzt, wo er halt eben so todkrank ist, dann macht sie natürlich auch alles für ihn, ne? Ist sie natürlich da macht und tut. Würde ich dir auch sagen, nimm dich jetzt auch etwas zurück, was deine Gefühle für die Mutter anbelangt. Denn wenn ihr beiden jetzt Streit habt, das belastet den Vater natürlich auch hier. Das bringt gar nichts. Noch mehr weh. Eben. Dann schluck du jetzt ruhig runter, wenn du denkst, da läuft was schief mit der Mutter. Mach es für deinen Vater. Mach gute Zeit und gute Stimmung für deinen Papa, damit er es noch schön und gut hat. Ja. Ich wünsche dir alles Gute dafür und viel, viel Kraft. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Und danke, dass ich durchgekommen bin und endlich mal mit dir reden konnte. Ja, nichts zu danken. Das ist ja immer so ein Zufall, wer hier durchkommt. Ich freue mich, dass du durchgekommen bist, Chris. Alles. Ich habe Autogrammkarte und alles von dir und von 1Live und also alles einfach nur danke. Alles Gute. Korrekt. Tschüss. Wir hören uns wieder, ja? Tschüss. Ich melde mich. Tschüss. Jo, tschüss. Ralf, 31 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo. Hallo Ralf, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema. Ich will hoffen, dass du mir irgendwie helfen kannst. Bitte, leg los. Ralf hat fürchterlichen Liebeskummer. Ach Mensch. Du hast Liebeskummer? Ja. Gibt's doch gar nicht. Doch. Ach, wer hat denn Liebeskummer? Das soll vorkommen. Ach, ganz selten. Ich kenne eigentlich niemanden. Ja, jetzt kennst du. Erzähl, was dahinter steckt. Es steckt dahinter. Ich habe mich ganz unsterblich, fürchterlich, übelst heftig in meine Ex-Freundin wieder verliebt. Ach du lieber Himmel, in die Ex-Freundin auch. Die Ex-Freundin. Wie lange warst du damals mit der Ex zusammen? 2 Jahre fast. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ein Jahr. Und hast du im Moment auch eine andere Beziehung noch? Ich hatte. Aber bist solo jetzt wieder? Ich bin solo. Ich bin seit... Gott sei Dank. Eine Problematik weniger. Indirekt. Weil meine letzte Partnerin lebt im Moment bei ihr. Die lebt ja? Was heißt das? Sind die zusammen oder wie? Wir haben immer noch Kontakt gehabt, meine Ex. Und wir, muss ich ja sagen, in dem Fall. Und durch bestimmte Umstände und weil wir uns halt nicht verstanden haben und weil es einfach nicht funktioniert hat, habe ich sie gehen lassen, sprich, ist sie gegangen worden. Ich habe sie rausgeworfen, kurz gesagt. Mhm. Und meine Ex war halt so gutherzig und hat sie aufgenommen. Also, das ist ja schon wieder fast kurios. Jetzt wohnen 2 Ex von dir zusammen. Richtig. Aber die haben nichts miteinander. Nein. Das habe ich gerade falsch verstanden. Nein, meine Ex hat mal gesagt, ich bin einfach zu schwul, um lesbisch zu sein. Ja, soll es ja auch geben. Sind das denn richtig gute Freundinnen oder ist das nur so eine Bekanntschaft irgendwie? Nee, wir waren eigentlich sehr gut befreundet. Also es hat eine Zeit lang gedauert nach der Trennung damals, so 3-4 Monate. Und dann kam sie dann doch wieder an und sagte, ja, es ist ja Zeit vergangen und scheiß was drauf. Wie lange bist du denn jetzt, das muss man jetzt alles im Kopf auseinanderhalten, von deiner letzten Ex getrennt? 3 Wochen ungefähr. Ach, 3 Wochen. Aber das ist vom Tisch. Da das ist absolut vom Tisch. Definitiv vom Tisch. Ich habe begriffen, es funktioniert nicht. Wir haben es zweimal versucht. Wir waren mal zwei Wochen auseinander vor drei Monaten. Hattest du denn in dem letzten Jahr immer wieder mal Kontakt mit deiner Ex-Ex? Ja, ja, klar. Hattest du? Ganz normal. Wir waren hier, wir haben Fernsehen geguckt, Video geguckt, sonst was, irgendwas. Also ganz gute Freundschaft gewesen. Ja, eigentlich ja. Und jetzt sitzt du da und denkst, Mensch, die Ex-Ex ist es eigentlich doch gewesen. Übelst, seit Wochen. Seit Wochen, auch in der Beziehung, der letzten Beziehung noch, da fing das schon an. Hat die denn wieder einen Freund? Nein. Nein, das ist schon mal gut. Sie weiß auch Bescheid. Ach, sie weiß um dein Herz. Ja, sie weiß übelst um mein Herz, um meinen Magen, um meinen Kopf, um alles. Und weißt du auch um ihr Herz? Ja, das ist das Problem. Nämlich? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil sie sagt, einerseits klappt nicht. Weil er hat damals, ich bin ja damals fremdgegangen, habe viel zu lange am PC gesessen. Also kurz gesagt, ich habe super viele Fehler gemacht. Ah, du warst der Schuldige, warum das damals auseinandergegangen ist. Nee, wir waren beide schuld. Na gut, aber bei dir ist es stärker gelagert. Ja, ja, weil das eine ergab das andere und irgendwann passte es dann nicht mehr. Ja. So, ich bin mir aber mittlerweile dieser Fehler bewusst. Bin auch froh, dass ich das erkannt habe, weil wie das nun mal so ist, du kennst den Spruch, man weiß, ist das, was man hat, wenn es weg ist. Tja, leider Gottes ist das leider oft so. Gottes. Wie gesagt, sie weiß Bescheid. Sie war auch gestern noch hier. Ja. Sie weiß Bescheid in dem Sinne, dass du ihr das so gestanden hast, ja, auch? Ja, ich hab's ihr voll ins Gesicht gesagt. Gestern? Nein, schon länger. Ist schon länger her. Nein, wir waren gestern hier einfach nur so zusammengesessen. Als du ihr das zum ersten Mal so richtig voll, wie du sagst, ins Gesicht gesagt hast, ja, war sie da erstaunt, irritiert, so ein bisschen erfreut? Oder wie war die Stimmung bei ihr? Also sie hat sich schon gedacht. Ja. Sie hat sich schon gedacht, weil in den zwei Wochen, wo ich mit meiner letzten Partnerin auseinander war, hat sie sich sehr intensiv um mich gekümmert. Mhm. Also sie hat es sich schon gedacht, sagt mir noch nicht so viel. Ich möchte gerne rauskriegen, was bei ihr noch an Gefühlen da ist. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Ja, erzähl. Pass auf, in den zwei Wochen, wo ich halt mit meiner letzten Partnerin mal getrennt war zwischendurch, da haben wir uns sehr oft gesehen, eigentlich fast jeden Tag. Wir haben relativ viel unternommen, jeder für den anderen mal gekocht oder so. Und in dieser Zeit, das hat sie mir aber leider später erst gestanden und ich war so dämlich, es in der Zeit nicht zu merken, waren bei ihr zumindest ansatzweise so viele Gefühle da, dass sie hätte sagen können, ja. Ah. Nur ich habe halt wiederum den Fehler gemacht, in dem Fall jetzt, dass ich meine letzte Partnerin wieder geholt habe, weil ich der halt einfach eine Chance geben muss. Aber das ist doch ein gutes Zeichen, finde ich. Da wabert was bei ihr. Ja, irgendwas war da. Und das ist bei ihr auch nicht definitiv damals kaputt gegangen, als ihr euch getrennt habt. Ich finde, die Voraussetzungen klingen nicht schlecht. Ich weiß. Ralf. Ich weiß. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die Süße wieder zu dir ran, ne? Ja, die super Süße. Das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur... Und wenn du jetzt ein bisschen offensiver bist? Nee, ich denke, das wäre verkehrt. Ich denke, das ist mein Gedankengang, sie hat Angst. Weißt du, eigentlich ist es auch gar nicht nötig, offensiv zu sein. Du bist ja gerade erst drei Wochen getrennt von deiner letzten Freundin. Ja. Jetzt könntest du ja ganz strategisch vorgehen. Ich will hoffen, dass wir nicht zuhören. Also, ich habe jetzt auch schon das Gefühl, dass die junge Frau letztendlich auch noch ganz schön viele Gefühle für dich hat. Wenn sie auch vorsichtig ist und bedenklich und so weiter, aber irgendwas ist da. Du bist erst drei Wochen von deiner Ex getrennt. Jetzt hast du und ihr erstmal alle Zeit der Welt, es ganz langsam angehen zu lassen. Ja. Bau es doch, es kann ja noch zwei, drei Monate dauern, ist doch egal. Ja. Bau es doch auf dieser freundschaftlichen Ebene auf. Unternehmt viel miteinander, kocht, geht ins Kino, weiß ich was. Ja. Ich denke, das Problem dabei ist auch, solange meine letzte Partnerin noch bei ihr ist, ist sie sowieso ein bisschen gehemmt, weil sie lebt bei ihr im Moment, aber ihre Klamotten und ihr Kater und alles, was du dazu gehörst, alles noch bei mir. Ja, das muss alles erst entfusselt werden. Na, das muss alles erst weg. Besteht denn die Möglichkeit, die Chance, die Hoffnung, dass deine letzte Ex bald auszieht, wieder aus der Wohnung von deiner Ex-Ex? Kann ich nicht so sagen. Sie hat wohl was im Augenschein genommen, wohnungstechnisch, wie weit das ist, weil ich bin mit ihr bin ich nicht wirklich mehr grün. Verstehe. Aber auf jeden Fall sind da auch Aktivitäten. Das ist jetzt nicht geplant für die lange WG. Nein. Das würde meine Ex-Ex auch gar nicht mitmachen. Also Ralf, ich würde sagen, die Aktien stehen gar nicht schlecht für dich. Du musst jetzt nur tapfer sein, vielleicht auch nicht, das war gerade ein falscher Gedanke von mir, offensiv ranzugehen. Nein, überhaupt nicht offensiv ranzugehen. Auch nicht übers Ziel zu schießen, sondern einfach nett präsent zu sein. Und immer netter und immer präsenter zu sein. Ja, weil ich hab's ihr angeboten, ich hab's ihr freigestellt, ich hab's verglichen mit einem 100-Meter-Sprint. Ja. Ich bin der Sportler, voller Energie, sprich voller Liebe, stehe im Startblock, sehe den großen glänzenden Pokal vor mir, Ich laufe aber nicht los, weil ich erstens keinen Startschuss höre. Ja. Und zweitens nicht weiß, wo ich hinlaufen soll. Ist doch süß eigentlich das Bild. Ich fand's auch. Ja. Ja. Sie also Ralf, auch. Ich, Sie auch, ne? Ja. Ja, siehst du, solche Sachen, das wirkt bei Frauen. So immer wieder mal so ein Tröpfchen von dieser Art und du hast sie erobert an der Gewalt. Mhm. Bin ich sicher. Was sie ganz fürchterlich anstinkt, wenn wir uns treffen, wenn wir uns sehen oder wenn wir bei anderen Freunden oder so sitzen, wenn ich dann mit so einer Todesmiese sitze. Nein, du musst lachen, strahlen, freundlich sein, einen Witz nach dem anderen reißen, charmant sein. Ja, das kann ich, das ist kein Problem. Das habe ich schon gemerkt. Wieso, wo dran? Ja, das habe ich schon gemerkt. Nein, ich möchte sie gerne zurückhaben, das weiß sie. Also, ich drücke dir den Daumen, ich glaube auch, dass das funktioniert. Du musst jetzt nur ein bisschen geduldig sein. Ich hoffe es auch für sie. Natürlich, sagte er ganz uneitel. Nein, ganz einfach aus dem Grund, weil wir haben mal drüber gesprochen. Wir haben auch mal intensiver darüber gesprochen, ob oder ob nicht oder wie auch immer. Ja. Und ich weiß ja, was ihr fehlt. Ich weiß ja, was sie sucht im weitesten Sinne. Und du kannst ihr das geben. Auf jeden Fall. Alles Gute. Ich danke. Ich drücke die Daumen. So, tschüss. Ja. Tschüss, Ralf. Gefällt mich. Ja, bitte. Ich bin ganz gespannt. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Claudine. Hallo. Wow. Schöner Name. Ja, das ist französisch. Ja, ich weiß, Claudine, das klingt immer so ein bisschen lassiv. Ja, ja. Ne? Ja, das ist mit Nachnamen Carole, auch noch französisch, Carole. Claudine Carole. Ja. Das klingt wie Claudia Cardinal oder so klingt das. Ja, so ungefähr. Aber mein Thema ist ein sehr trauriges Thema. Claudine, erzähle. Und zwar, mein Mann liegt 2 Zimmer weiter im Sterben. Oh je, und dann mache ich so Scherz jetzt über deinen Namen. Ja, das macht nichts, vielleicht baut sie auch auf. Ich weiß nie, was das Thema ist. Ja, ich kann es mir vorstellen, ich gucke ja öfter mal oder höre öfter mal im Radio und er hat auch viel gehört. Mhm. Und zwar hat er seit 1989 ein atypisches Meningiom im Hirn. Was ist das? Ist das eine Art ein Tumor? Das oder? Ist ein Gehirntumor, ja. Eigentlich gutartig, nur verdrängend, aber bei ihm ist es bösartig geworden und hat Lungenmetastasen bekommen. Ist mehrmals schon im Kopf operiert worden in der Uniklinik in Essen, Recklinghausen, dann in Essen. Hast du gerade gesagt, er hat bestrahlt worden. Hast du gerade gesagt, ich habe es nicht verstanden, Lungenmetastasen? Deswegen atypisch. Er hat Lungenmetastasen bekommen, ist dort auch schon operiert worden an den Lungen, an der Lunge, hat schon Thrombosen gehabt, hat Zucker jetzt und er ist eben halt, weil dieser Tumor so groß wird, auch ist er erblindet jetzt. Also er sieht nicht mehr viel. Vielleicht. Also wirklich, nee, eigentlich sieht er nichts mehr. Du bist 40 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Er ist 36. 36? Ja. Wie viele Jahre? Ich muss das Ohr mal gerade wechseln, ich höre da nicht so gut. Wie viele Jahre ist er jetzt schon belastet mit der Krankheit? Seit 1989. Nein, das hast du gerade gesagt, ja, 89. Ja, seit 1989 hat er diesen Tumor. Und es ist jetzt so, dass der Tumor also im Wellerbereich, das bedeutet, er liegt also da, wo die Augennerven sich kreuzen. Und er ist operiert worden und ist auf einem Auge blind gewesen. Und jetzt wächst der Tumor wieder und jetzt ist er also erblindet. Völlig. Und dieser Tumor drückt auch auf die Hörnerven. Also auf dem einen Ohr hört er jetzt also auch nichts mehr. Und das Problem ist also, dass er, ich weiß es seit Dienstag, unser Hausarzt hat sich mit der Uniklinik in Essen in Verbindung gesetzt und mit unserer Heimatklinik und die haben also gesagt, also dass das wohl doch jetzt so langsam, weil er auch völlig abbaut, also er wird völlig mager, kann nicht mehr richtig schlucken und trinkt auch nicht mehr genug und er muss jetzt ab Montag wahrscheinlich schon früher Infusionen. Mhm. Aber er liegt bei dir zu Hause und er liegt du pflegst ihn. Zu Hause, ja. Mhm. Ja. Wir haben uns, weil ich gesagt habe, ich bin Krankenschwester, examinierte Krankenschwester und ich habe gesagt, so lange wie es geht, soll er in seiner Heimatumgebung sein. Ich habe das gerade nochmal so bedacht mit der Zahl von 1989 an. Also die Ärzte haben ihn eigentlich schon längst aufgegeben. Ja, aber es ist eine irre lange Krankengeschichte. Ja. Ne? Ja. Ist ja, ja. Also ein ganzes Jahrzehnt, da war er noch ein junger Mann, als es anfing. Wir haben immer gesagt, wir machen Krankenhaus-Hopping von einem Krankenhaus. Oh, der war etwas, also dass wenn man das alles so zusammenzählt, bestimmt die Hälfte meines Lebens kann man bald sein im Krankenhaus. Wann habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns ungefähr vor 3,5 Jahren in der Kurklinik kennengelernt. Ach, erst? Ja. Ich dachte, ihr werdet schon viel länger zusammen. Ich wusste, dass er diesen Tumor hat. Ach so. Und es war im Kopf war eigentlich immer so still gewesen. Also da waren immer mit den Lungenmetastasen, ist er immer in der Uniklinik gewesen. Nur seit jetzt gut 2 Jahren geht das wieder im Kopf los. Und das war seine große Befürchtung, dass es immer hieß, hoffentlich passiert nicht im Kopf. Und es ihr habt euch in der Kurklinik kennengelernt. Ja. Das heißt, warst du da Krankenschwester? Nein, ich bin selber krebserkrankt und wir waren beide solo und irgendwo haben wir am Tisch zusammengesessen, haben gute Gespräche geführt und irgendwo ist ja unsere Psychologin da in der Kur dran schuld. Die hat gesagt, Mensch, ihr seid beide so einsam und hat uns, verkuppelt in Anführungsstrichen, aber irgendwo fanden wir uns schon sehr sympathisch. Und was ist denn das für dich für ein Gefühl? Ich frage das deshalb, weil ich mich versuche hineinzuversetzen. Das nebenan liegt mein Mann, mein Freund, ja, im Sterben quasi. Mhm. Wie ist es dir zumute? Wie gehst du damit um? Ja, wie ist es mir zumute? Das ist so zwischen, ja, sagen wir mal, zwischen nur heulen in der Ecke sitzen. Mhm. Und dann irgendwo wieder irgendwas tun, um sich abzulenken. Mhm. Weil er weiß es im Grunde genommen. Also der Hausarzt hat mit mir gesprochen als erstes und dann habe ich versucht, ihm Verstehen zu geben. Er hat sich zurückgedreht, also im Bett, und dann hat er irgendwann gesagt, sterben müssen wir alle. Oh, auch du. Ich sage, Michael, ich weiß es. Mhm. Ich sage, aber begreifst du es nicht? Du musst dich, also irgendwo, ich will dir ja helfen. Mhm. Und ich möchte ja bei dir sein. Ja, du musst doch zur Arbeit, du musst doch Montag wieder zur Arbeit. Ich hatte gerade Nachtwache gehabt, ich habe jetzt Nachtwachen frei. Mhm. Ich sag, du, ich melde mich krank. Ich sag, ich halte das nicht aus. Wenn du hier alleine durch die Gegend rangst, weil der ist ja so unsicher, er sieht es nicht mehr. Vorher konnte er das noch, auch als er nichts mehr gesehen hat, weil, aber da war er nicht so unsicher. Und jetzt ist er schon fast ein paar Mal hingefallen, wenn ich dabei gewesen wäre. Er will ja noch so viel selbst machen, aber dann... Ist denn jetzt im Moment, ist überhaupt noch möglich, jetzt ganz aktuell heute, gestern, mit ihm noch zu reden? Oder? Doch, es das ist noch geht. Möglich. Mhm. Es ist noch möglich, aber er versteht zum Beispiel auch nicht, dass seine Eltern jetzt da sind. Was wollen die denn hier? Mhm. Ich sag, Michael, die wollen dich sehen. Der geht es doch nicht gut. Hast du den Eindruck, dass er mit seinem Schicksal hadert? Oder das hat er immer. Er hat immer damit gehadert. Er hat sich nie damit auseinandergesetzt. Nie. Immer, das heißt, ihr habt auch nie über den eventuellen Tod geredet, was das für ihn bedeutet, was dann ist. Ab und zu kam es mal aus ihm raus und dann sagt er immer so, wenn es ihm wieder mal schlechter ging, dann sagt er immer Schnulli, sagt er immer, ich möchte nicht sterben, und da war ich mich jetzt, ich kann dir da nicht verhelfen. Mhm. Ich sag, wenn es nichts mehr gibt, geht es nichts mehr. Er ist ja in der Tumorforschung gewesen mit in so einem Programm und so. Und da haben die immer gesagt, wir machen das Möglichste, was es gibt. Aber du kannst das jetzt von deiner Fachwarte aus beurteilen, dass es wirklich medizinisch gesehen keine Hoffnung mehr gibt. Nein, es gibt einfach nichts mehr. Es ist so, der Tumor im Kopf, der ist, die haben also auf der rechten Seite haben die das letzte Mal im Februar operiert. Mhm. Da haben sie also aus dem Sellerbereich, also da, wo die Augennerven sich treffen, eben halt operiert. Und da haben die gesagt, sie haben so fast alles rausgekriegt. So. Mhm. Und wir haben ja geheiratet, einen Tag nach meinem 40. Geburtstag, am 12. Juni. Mhm. Und in dieser kurzen Zeit ist der gewachsen wieder. Mhm. So, und am 13. waren wir im Klinikum Minden, das ist so unser Heimatkrankenhaus hier, haben ein Computertomogramm gemacht und sind, da haben sofort gesehen, ich habe das sofort gesehen, ich sag, scheiße, der wächst wieder. Mhm. Wir wieder nach Essen gefahren, nach Köln gefahren und keiner konnte das machen. Hast du für dich jetzt einen, oder habt ihr für euch einen Plan gemacht, wie lange er zu Hause? Möchtest du ihn ganz bis zum Schluss zu Hause haben? Wenn es möglich ist, ganz zu Hause behalten. Mhm. Mhm. Und hast du jemanden, der dir Halt gibt? Meine Mutter. Ja. Ja, wir haben damals, hatte ich damals versucht, bei dir anzurufen. Wir hatten da vor fast 5 Jahren ein Erlebnis gehabt. Unser Vater ist gestorben und wir haben ihn beide reanimieren müssen. Mhm. Und ein Jahr später habe ich dann meinen Krebs bekommen. Mhm. Also bist du ja auch gebeutelt, ne, von Krankheit und Schicksal. Ja, ja. Und dann diese Belastung auch noch dazu. Ja, aber ich denke mal. Du hast gerade gesagt, dass ihr überhaupt nicht darüber geredet habt. Das heißt also geredet, ich habe ja immer versucht, immer so ein bisschen zu sagen, Mensch, wie soll man das sagen? Also ich habe schon versucht, mit ihm darüber zu reden, aber da er sich mit seiner Krankheit nie auseinandergesetzt hat, konnte er da auch nie... Das heißt also, Dinge für später sind gar nicht geregelt, also wie er... die Beerdigung haben möchte. Das blockt ja auch vollkommen. Völlig, ja. Dann muss man das auch respektieren und dann darf man das auch nicht ansprechen. Also ich habe auch gesagt, ich habe mit unserem Hausarzt angesprochen, er hat gesagt, also er wird irgendwann wird es sowieso das Bewusstsein schlapp machen, weil ihm das auf den Thalamus drückt. Kannst du dir das vorstellen? Du als liebende Frau, das, und du siehst deinen Mann dort im Nebenzimmer liegen, sterbend liegen, dass ein Stadium erreicht wird, wo du sagen würdest, es wäre vielleicht besser, wenn er jetzt stirbt, um ihm das Leid zu ersparen? Ja, die Gedanken kommen ja schon. Mhm. Nicht wann, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, ich gebe ihm jetzt eine Spritze damit an. Ne? So nicht. Aber ich meine, so dass man sagt, man erleichtert ihn, er kriegt, also ich habe schon mit dem Arzt gesprochen, er hat jetzt auch Rückenschmerzen und tut alles, wie gesagt, das Schlucken und so. Und da habe ich gesagt, du, es gibt so Pflaster, Drogesik-Pflaster, da ist über 3 Tage die niedrigste Dosis, fangen wir mit an. Ich sage, das ist ein Morphiumpräparat, das ist ganz was Leichtes. Ich sage, damit du einfach das Gefühl hast, dir geht's besser. Ja, ja. Und das, weißt du, das, und er hat auch gesagt, ja, Schnulli, machen wir. Ja, mir tut der Rücken auch so weh. Ne? Da wird mir auch die Metastasen von der Lunge her, die drücken. Ja. Das ist wirklich erschütternd, wenn man sich vorstellt, dass der Mann erst 36 Jahre alt ist und so eine Geschichte schon hinter sich hat. Ja, also wir haben wirklich, wenn ich dann immer so lese diese Berichte und dann immer wieder heißt es wieder ein Zyklus von der Chemo für die Lunge, also meistens immer für die Lunge, aber wie gesagt, seit gutem Jahr oder anderthalb, ich weiß es gar nicht, wir sind so oft im Krankenhaus gewesen, dann hat er Diabetes dazu gekriegt, dann hat er eine Thrombose gehabt, die Hirnhautentzündung, alles. Also ich kann da schon gar nicht mehr sortieren, wann wir wo überhaupt gewesen sind. Weißt du, Claudine, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dir jetzt wünschen soll. Dass das Leid nicht zu lange dauert, dass du sehr viel Kraft hast, dass du alles in dir mobilisieren kannst, um ihm beizustehen, aber da bin ich sicher. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich so gute Arbeitskollegen auch habe, weil die haben gleich gesagt, wenn Michael, wenn damals was ist, sofort, komm, hier, Krankenschreiben, wir organisieren das, ich habe schon rechtzeitig angerufen, schon im Nachtwachenfall, die haben gesagt, wir organisieren das, die haben privat angerufen, weißt du, meine Mutter, die hilft mir und also das ist wirklich, obwohl sie auch so Schwierigkeiten hat. Ich finde auch ganz toll, dass du ihn bei dir hast und dass er bei dir sein kann und dass er nicht irgendwo... So lange, wie es geht, und ich denke mal, ich werde es schaffen, ich hoffe bloß nicht, dass ich vorher dran kaputt gehe. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das schaffst und ich bin sicher, du wirst das schaffen. Und möchte dir auch gerne noch anbieten, wenn du das möchtest, ein paar Worte in Gesprächen mit meiner Psychologin zu führen. Das wäre nett. Ja, das ist die Heide. Du legst bitte auf und wir rufen gleich an. Ja. Und ich wünsche alles Gute. Ich danke, Domian. Auf Wiederhören, Claudine. Und wir werden die Sendung so oft, weil er hat ja nachts immer, hört er ja nachts immer Radio und dann sagt er immer, da kommt doch der Domian. Welcher Sender war das nochmal? Ich sage, ja, ein live. Ja, nur such, weil er sieht es ja nicht mehr. Ja. Und dann sage ich, du, ich stelle es an und dann hört er dann oft. Aber jetzt im Moment ist er so, der schläft fast nur noch. Und ich wünsche alles Liebe. Ja. Alles Gute. Auf Wiederhören, danke Claudine. Dir, ne? Tschüss. Gut, dann mach weiter so, ne? Und Dankeschön. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal anrufen kann, wenn es nicht so traurig ist. Wir rufen dich gleich zurück, legen wir auf. Tschüss. Danke, ne? Ja, tschüss. 1:37 und 4 Sekunden, wir machen eine kleine Pause. Nur 37 und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen. Mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Claudia. Und Claudia ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Ich habe also ein Beziehungsproblem. Mhm. Ich bin seit 3 Jahren fest mit meinem Freund zusammen. Ja. Und wir wohnen auch seit 3 Jahren schon zusammen. Und wie, sofort zusammengezogen? Ja, wir sind sofort zusammengezogen. Mann, warum so schnell? Das war praktisch wie Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns also sofort total gut verstanden. Und du hast gesagt, dann gleich eine Wohnung. Ja, er ist dann direkt zu mir gezogen. Ja. Und jetzt hat er uns also eine Eigentumswohnung gekauft. Mhm. Und er hat die euch gekauft? Er hat die Wohnung gekauft und wir sind dort zusammen eingezogen. Mhm. Ne? Ist also ganz toll. Wir haben eine super, super gute Beziehung seit 3 Jahren. Mhm. Und jetzt habe ich vor circa 2 Monaten irgendwie ein eigenartiges Gefühl gehabt. Also, dass er also ständig mit seinem Handy rumspielt und irgendwie mit den Gedanken ganz woanders ist. Mhm. Und auch als wir im Urlaub waren, ist er nur am SMS-Schreiben gewesen. Mhm. Und verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Mhm. Und dann... die letzten beiden Sonntage abends war er also für mich überhaupt nicht erreichbar. Er meinte dann auch, ich soll ihn wohl nicht anrufen. Stopp, lass mich mal eben fragen. Ihr wart im Urlaub Er ist ständig am Rumsimsen. Er war nur am Simsen. Hast du nicht gefragt, mit wem simst du da? Ja, mit Freunden. Mit Freunden telefonieren wäre ihm wohl zu teuer gewesen. Mhm, ne? Mhm. Und auch wenn er hier zu Hause sitzt, wenn wir meinetwegen abends zu Hause sitzen, er ist nur am Schreiben und am Telefonieren. So, und jetzt neulich sollte er dich gar nicht, solltest du ihn gar nicht erreichen können, oder was? Nee, er meinte dann wohl, ich soll ihn nicht anrufen, ich soll warten, bis er sich bei mir meldet, ne? Wo war er denn da? Das weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht genau. Und da war ich schon das erste Mal sauer drauf. Ne? Mhm. Da war ich richtig sauer und habe dann daraufhin mit ihm nicht mehr gesprochen. Mhm. Und dann kam die Telefonrechnung ins Haus geflattert und dann dachte ich, komm, spionierst du mal ein bisschen. Mhm. Und dann habe ich mal seine Telefonrechnung so nachgeguckt, die ganzen Kurznachrichten, die er geschickt hat. Mhm. Das waren also alles Frauen. Unter anderem hat er innerhalb von 3 Wochen 17 Kurznachrichten an eine Frau geschickt. Woher weißt du denn das? Woher weißt du aufgrund der Telefonrechnung, dass das Frauen sind? Das, weil ich da angerufen habe. Ja, ich habe da angerufen. Und waren das immer dieselben? Waren das dieselben Nummern? Nee, das waren verschiedene. Irgendwelche Frauen? Ja, ja. Und eine hat dann auch gesagt, ne, ich bin nur mit ihm was trinken gegangen und auch da war nichts. Und so, und der wollte mich nur mit seinem Freund verkuppeln oder keine Ahnung, ich kenne ihn schon länger. Also das war wohl alles ziemlich belanglos. Mhm. Und mit der einen hat er ja dann 17 Mal hin und her gemailt und auch mehrere Male telefoniert. Mhm. So, jetzt seid ihr 3 Jahre zusammen, ihr habt eine glückliche Beziehung, sagst du, und eine Eigentumswohnung. Ja. Kann man eigentlich sagen, was will man mehr? Ja. Und jetzt seit kurzem, also seit einiger Zeit, irritiert dich das sehr, verständlicherweise. Genau. Frage ich mich, warum du ihn nicht ganz klar ansprichst und sagst, hier, pass auf, Junge, das und das und das und das. Habe ich es rausgekriegt? Was ist das? Das habe ich getan. Was hast du gemacht? Ich hab ihn darauf angesprochen und habe gesagt, dass, was ich rausbekommen habe und so weiter. Mhm. Und daraufhin meinte er nur, das wäre wohl belanglos, weil er arbeitet nebenbei als Menstripper. Hey! Ja, ja, er ist Menstripper und das wäre wohl auch eine Stripperin, mit der er da gemailt hätte. Und die hätte wohl eine Agentur und die würde ihm wohl weiterhin Jobs vermitteln. Und deswegen wäre das wohl so. Ne? Hör mal, wenn der Stripper ist, also das heißt, der verdient sich nebenher so Geld, indem er irgendwo in ja, Clubs... Ja, ja, nebenbei. Nebenbei, ist nicht ganz sein Hauptjob. Nee, ist der Hauptjob. Dann ist das natürlich klar, dass der wahrscheinlich umjubelt wird von den Frauen. Offensichtlich sieht er toll aus. Ja, ja, der sieht toll aus. Mhm. Ja, ja, der sieht toll aus, sagte sie gelangweilt. Ich habe ihn ja auch als Menstripper kennengelernt. Ich habe ihn ja in dem Striplokal auch kennengelernt. Dann warst du auch mal Fan von ihm. Nee, ich bin da mal mit meiner Freundin reingegangen und er hat mich da wohl gesehen und ich ihn und dann hat es irgendwie sofort gefunkt. Das ist ja abgefahren. Ne? Das ja, ist ja abgefahren. Aber wie funkt er? Kurz, erzähl das mal eben kurz. Das gehört zwar nicht zu der Geschichte, aber egal. Mhm. Wie hat das denn gefunkt? Ich meine, da stehen doch immer hunderte von Frauen. Ja, in dem Laden war es nicht ganz so besonders voll. Ja. Und er war also auch schon mehrere Jahre solo und ich auch. Ja. Ne? Und er hat mich dann also gesehen und in dem Moment wusste er, ach, da ist sie. So nach dem Motto, die ich schon immer gesucht habe. Ne? Also Blickkontakt von der Bühne aus quasi. Von der Bühne aus. Er hat sich nackig gemacht und hat dir dabei fest in die Augen geguckt. Ja, so ungefähr. Und du konntest gleich beurteilen, alles dran, ich bin zufrieden, den nehme ich. Ja, klar. Und dann haben wir uns natürlich auch unterhalten und so weiter. Das passte dann einfach, ne? Das ist eine irre Geschichte. Mhm. So, ja, es kann natürlich sein, dass ihm da irgendwelche Mädels Telefonnummern zu... Ja, also werfen. Ich habe ja die gute Frau dann angerufen, ja. Ne? Also die ist 30 Jahre alt und ist auch Stripperin, ne? Mhm. Aber es kann doch wirklich eine Arbeitskollegin jetzt nur sein, dass die sich darüber kommunizieren, wann trittst du auf, wo, wie und so. So oft tritt er ja gar nicht auf. Der macht das ja höchstens, weiß ich nicht, alle paar Wochen mal einmal. Also du glaubst dem Schlingel nicht. Du glaubst, dass da irgendwas in der Luft liegt. Ja, weil er hat zu mir gesagt, er schreibt nicht gerne SMS. Mhm. Er mag das nicht. Das wäre so kompliziert auf seinem Handy. Mhm. Und er ruft mich lieber an. Mhm. Ach, weiß ich nicht, was er für ein Handy hat. Und mit der Frau kann er plötzlich 17 SMS schreiben. Mhm. Unter anderem auch morgens um 5. Und zu allen möglichen Zeiten. Aber jetzt sag doch nochmal ein bisschen ausführlicher. Du hast ja mit der Frau geredet. Was war denn so dein Eindruck? Lügt die dich an? Ich hatte den Eindruck, sie lügt, weil sie hat mir auch erzählt, sie wäre verheiratet und hätte ein Kind. Mhm. Und da wäre nichts bei, wenn sie sich mit ihm SMS schreibt. Mhm. Ich wäre auch skeptisch an der Stelle. Das Gespräch ist dann sehr schnell eskaliert. Ne? Ich habe sie dann auch noch ein zweites Mal angerufen. Also da. Das heißt, eskaliert? Ihr Frauen habt euch beschimpft? Oder wie? Ja, ja, bei dem zweiten Mal machte sie also sehr auf wichtig. Sie wird langsam wütend werden, was ich ihr unterstellen würde. Aber, Claudia, ich würde auch jetzt diese Frau da nicht... Nee, mache ich ja jetzt auch nicht mehr. Du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Mach ich. Ja, kann man ja nicht. Er weicht mir ja aus. Er gibt mir ja blöde Antworten. Wie ist denn so euer Verhältnis überhaupt in der letzten Zeit? Abgesehen jetzt von diesen Irritationen... sind sonst auch Spannungen da? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und im Bett läuft es auch gut? Es geht. Mhm. Mhm. Gut, ich würde an der Stelle das Ganze mal weiter beobachten. Mhm. Und wenn sich das nicht verändert bei ihm, dann musst du ihm eben noch klarer und noch deutlicher machen, dass du da irritiert bist und du möchtest einfach eine Erklärung haben oder er soll das sein lassen. Ja, also er hat mir heute Abend noch, ich bin jetzt übrigens auch wieder alleine zu Hause, er hat mir heute Abend also noch hoch und heilig versprochen, dass da nichts ist, dass er mit der nichts hat und dass sie ihm nur irgendwie neue Jobs vermitteln wollte. Ist oder natürlich so. Auch immer so eine heikle Sache. Man kann natürlich einen Partner oder eine Partnerschaft auch kaputt machen oder den Partner nerven, wenn man zu sehr eifersüchtig ist. Ne? Es ja, ist immer, ja, ich verstehe schon, es ist immer so eine Gratwanderung. Und eine gewisse Skepsis hätte ich an deiner Stelle auch. Jetzt muss ich dazu sagen, er hat ihr in den 3 Wochen 17 SMS geschickt und mir 3. Na ja gut, aber dich sieht er ja auch jeden Tag. Ihr wohnt ja auch zusammen. In der schicken Eigentumswohnung. Nein, aber ich finde schon, dass du auch recht hast auf Skepsis. Ja. Und ich finde, wenn das nicht aufhört, dass du da auch ein bisschen harter Druck machen solltest bei ihm. Finde ich schon. Ja. Und dann soll er, wenn er merkt, dass dir das so viel zu schaffen macht, dann lässt man das als liebender Partner doch sein. So ist es. Ne? So finde ich. Denn er sieht ja, dass da irgendwas durcheinander ist zwischen euch beiden. Und das ist es ja dann nicht wert, wenn es wirklich nur einfach so ein oberflächlicher Kontakt ist zwischen ihm und der Frau. Er meinte, ich müsste in der Beziehung mal ein bisschen lockerer werden. Ja, vielleicht musst du auch ein bisschen lockerer werden. Aber er muss aber auch ein bisschen ehrlicher sein. Ja, genau. Ne? Vielleicht flochtet er doch ein bisschen. Ja, ich denke mal schon. Ja. Also halt es erstmal im Auge, übertreib es nicht mit der Eifersucht, aber sei schon geradeaus mit deinen Forderungen, wenn das jetzt nicht aufhört. Ja, okay. Ist er heute Nacht wieder im Strippen? Nee. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Das ist es ja. Achso, der geht auch schon mal so aus, denn du weißt gar nicht, wo er ist. Ja, freitagsabends geht er dann immer so alleine aus. Mit Kumpels auch? Ja. Na gut, lass ihn. Ja, der Kumpel hat ihn ja vorhin hier abgeholt. Na gut, okay. Wollen wir uns nicht die bösesten Gedanken machen? Ja. Wenn einer Stripper ist, strippt der für dich zu Hause auch mal? Nein. Weiß ich nicht. Kann man nochmal fragen. Also wenn er jetzt einen Auftritt hat, möchte er ja gar nicht, dass ich zuschaue, weil er ist dann nicht so locker, er ist dann ein bisschen gehemmter, sag ich mal. Ne? Auch als ihr damals zusammenkamt, war das nicht so ein Teil vielleicht eures Vorspiels, dass er dann im Schlafzimmer ein bisschen... Jetzt bist du aber neugierig. Ja, weil so mit einem Stripper verheiratet zu sein ist doch, oder zusammen zu sein. Er macht das ja wie gesagt nur nebenbei. Ja, ne? Ja, also was ich mir wieder für Gedanken mache. Ne? Ja. Ich sehe ihn schon um dein Ehebett tanzen. Ja, Ehebett wäre gut. Wir sind ja noch nicht mal verheiratet. Nein, er könnte mir ja auch nach 3 Jahren mal langsam einen Heiratsantrag machen, oder? Könnte auch machen, ja. Naja, wir wollen nichts überstürzen. Ne? Okay. 3 Jahre ist okay. Also, keine Stripperei in der Wohnung, habe ich jetzt gelernt, ne? Und noch kein richtiges Ehebett, aber ein großes Bett habt ihr. Ja, doch. Ja, da bin ich ja beruhigt. Also, hoffen wir, dass heute Abend nur mit den Kumpels unterwegs ist und hoffen wir, dass da nicht wirklich irgendwas gebacken ist. Okay, alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Noch eine Claudia. 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Claudia. Hallo. Und was geht's bei dir? Freue ich mich, dass ich auch mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich auch. Ich versuche es schon seit längerer Zeit. Und was geht's denn bei dir? Mein Thema ist Muttersöhnchen. Du hast eins. Ich hatte ein Muttersöhnchen. Ein Sohn? Als Sohn oder einen Ehemann? Als Muttersöhnchen? Nein, als ein Freund. Ein Freund. Ja. Hast du nicht mehr? Habe ich nicht mehr, nein. Mhm. Also wir hatten uns jetzt vor 5 Tagen erst getrennt. Wie lange wart ihr zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre auch. Ja, ein bisschen was über 3 Jahre. Und vor 5 Tagen erst getrennt. Also du bist noch ganz frisch in der Trennungsphase quasi. Ja. Wie geht's dir denn? Also im Moment geht's mir gut. Hast du dich von ihm getrennt? Oder er sich von dir? Oder im beiderseitigen Einvernehmen? Beiderseitigen Einvernehmen kann man nicht sagen. Also er ist einfach gegangen und ist nicht wiedergekommen. Mhm. Ja. Aber dann müsstest du doch eigentlich wütend sein, traurig sein oder sowas. Oder bist du froh, dass du los bist? Kann ich jetzt nicht noch so genau definieren. Also im Moment bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass er weg ist. Weil eben auch schon mein ganzes Umfeld, auch Familie, Freunde, die haben eben auch das, es war immer so ein Hin und Her. Also er war nicht gut angesehen im Freundeskreis. Er hatte sich erst mit vielen Freunden verscherzt. Lag das daran, dass er, Stichwort deines Themas, dass er ein Muttersöhnchen ist oder war? Auch, ja. Was zeichnete ihn denn so sehr als Muttersöhnchen aus? Warum nimmst du das als Thema? Also er musste, wenn er eben bei mir geschlafen hatte, dann spätestens um 12 Uhr zu Hause sein, zum Mittag. Oho, wie alt ist der Knabe? 28. 28. Ja, er musste jedes Mal um 12 zu Hause sein bei der Mama zum Mittagessen. Ja, und wenn er nicht da war, dann stand sie bei mir vor der Tür. Aha. Und hat geklingelt. Ja. Dann gab es Ärger. Mhm. Und er durfte vor 16 Uhr auch nicht die Wohnung seiner Mutter verlassen. Ach, warum? Weil er wenigstens bis 16 Uhr da bleiben musste, damit sie nicht so lange alleine ist. Oh, das sind aber harte Sitten. Lebt die Mutter mit dem Vater noch zusammen? Gibt es den Vater auch noch, den Schwiegervater? Nein, die Eltern sind getrennt. Die sind getrennt. Also, mhm. Er ist eben der einzigste Sohn, Einzelkind. Ich dachte es mir fast schon. Mhm. Ja. Wie bist du denn so an sich mit dieser Schwiegermutter in Anführungszeichen ausgekommen? Am Anfang habe ich mich drum bemüht. Mhm. Also am Anfang sieht man das ja immer noch nicht so genau, mhm. wenn man eben frisch verliebt ist und am Anfang der Beziehung steht. Aber dann so nach einem Jahr ungefähr ist mir das aufgefallen, dass sie auch viel dagegen gesteuert hat. Mhm. War sie eifersüchtig? Also, ja, ja, sehr. Sag mal noch ein Beispiel. Ich meine, mit dem Essen ist schon ein krasses Beispiel, finde ich, dass er immer um dann 12 nach Hause... Also nehmen wir mal an, ihr habt einen tollen Samstagabend verbracht und verbringt die Nacht miteinander. Und am Sonntag um 12 musste er dann wirklich auf der Matte bei der Mama stehen zum Mittagessen. Ja. Ist ja, ja. Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. So, das ist ein Beispiel. Beispiel 2 war, dass du sagst, er musste immer bis 16 Uhr dann bei ihr bleiben, um ihr den schönen den Tag so angenehm zu machen wie möglich. Was hast du noch für Beispiele? Noch ein Beispiel habe ich. Wir wollten vor längerer Zeit einmal wegfahren, übers Wochenende. Mhm. Und er muss ja fragen, ob er das Auto bekommt. Von der Mama? Ja, mhm. Und sie hat ihm das verboten. Mhm. Er darf nicht wegfahren. Mhm. Sie hat ihm die Autoschlüssel nicht gegeben und die Papiere nicht. Ja. Und daraufhin konnten wir eben das Wochenende nicht wegfahren. Bist du da nicht irgendwann mal aus allen Nähten geplatzt vor Wut? Ich wäre es, glaube ich. Ja, bin ich auch. Also wir hatten, es war ein ziemliches Streitthema. Ja, aber hallo. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Ich könnte noch mehrere nennen. Also, das glaube ich. Glaubst du, dass die Schwiegermutter auch dahinter steckt, dass er jetzt abgehauen ist? Glaube ich schon, weil ich habe nämlich durch Bekannte jetzt wiederum, durch Freunde, die auch eben seine Freunde sind, die haben eben auch mal dort angerufen, weil sie ihn erreichen wollten. Mhm. Und sie haben eben mit meiner ehemaligen Schwiegermutter gesprochen und sie ist eben froh, dass wir getrennt sind jetzt. So, und er wohnt jetzt bei der Mama wieder in der Wohnung? Ja. Und hat auch seine ganzen Klamotten mitgenommen von dir? Wir haben nicht zusammen gewohnt. Ach so, ihr habt gar nicht zusammen gewohnt. Ich dachte, ihr hättet schon zusammen gewohnt. Ach so. Nein, das habe ich ja immer versucht, ihm klarzumachen, dass ich gerne... Ah ja, also er wohnte auch noch bei der Mutter und ist dann immer zu dir gekommen und musste dann um 12 Uhr zum Mittag zurück sein. Ja, so ist es. Also er musste jeden Tag bei seiner Mutter anwesend sein. Hat er denn überhaupt nichts irgendwas hinterlassen? Einen Brief, eine Erklärung, warum er weg ist? Nein, also ich hatte ihn darauf angesprochen, den Abend, wo er kam. Mhm. Und daraufhin gab es eben Streit und er hat die Wohnung verlassen und hat mir den Schlüssel dann in den Briefkasten gelegt und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Gab es denn vorher auch schon immer wieder mal Streitereien oder war das jetzt zum ersten Mal so? Nein, also wir hatten uns ja schon immer wieder mal getrennt. Mhm. Achso, es gab ein Auf und Ab. Es ging immer hin und her. Aber mein Fehler war, ich bin ihm immer nachgelaufen, ne, weil ich dachte, es wird immer besser, also wir kriegen das hin, aber... Wenn ihr über die Mutter gestritten habt, also über diese absurden Sachen da mit dem Mittag und so, hat er dann immer zu der Mutter gehalten oder auch schon mal zu dir? Ja, zu seiner Mutter. Mhm. Weil sie hat es auch immer so ausgelegt, sie ist eben allein und sie ist krank und... Mhm. Sie braucht seine Hilfe und... Ja, ist sie? Ist sie sehr krank? Ist sie sehr alt? Nein, alt ist sie nicht. Sie ist 51. Naja, das war kein Alter. Und sie ist auch nicht sehr krank, dass sie ständig Hilfe braucht oder so. Nein, aber das hat sie immer so ausgelegt. Ich verstehe. So, nun ist er weg. Eigentlich, glaube ich, sagen jetzt alle Leute, die zugehört haben, Claudia, sei froh, dass du los bist. Ja, haben wir schon viele gesagt, auch in meinem Freundeskreis, ja. Und ich glaube, so ganz fern davon bist du auch gar nicht in deinem Empfinden, sonst wärst du jetzt trauriger. Du bist ja relativ neutral so in Gefühlen. Naja. Naja, klar. Aber du bist jetzt nicht zu Tode betrübt. Das nicht. War ich zwischendurch. Also ich habe mir, ich habe mir lange Zeit gelassen, ich habe lange überlegt, aber es ist, scheint wirklich das Beste zu sein. Ich glaube auch. Also ich habe gegen seine Mutter keine Chance. Mhm. Wenn du das nach 3 Jahren so sagst, ist es gut, glaube ich, wenn er weg ist. Weil du hättest immer an zweiter Stelle gestanden und wärst immer diesen ganzen Intrigen vielleicht ausgesetzt gewesen der Mutter und der Willkür der Mutter ausgesetzt gewesen. Und wenn der mit 28 Jahren seinen Hintern nicht hochkriegt und sein eigenes Leben erlebt und nicht manns genug ist, zu seiner Freundin zu stehen, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen hart für dich, aber ich glaube, es ist gut und ich hoffe, dass du einen Typ kennenlernst demnächst. Kein Muttersöhnchen. Ich hoffe es auch. Ich hoffe für dich, Claudia. Alles Gute. Gut, du Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Und Michael, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Michael. Und zwar, ich wollte meine Ex zurück. Du willst deine Ex zurück? Was genau. Ähnliches hatten wir ja gerade auch schon mal. Ja, und zwar, ich bin mit einer, also 1,5 Jahre schon mit ihr zusammen gewesen, ne? Ja. Und vor 4 Wochen hat sie sich getrennt von mir. Ach so, ganz frisch. Weil sie sagt, wir streiten zu viel in letzter Zeit, ja? Ja. Und, also sie hat sich aber seit dem 1. Juni hat sie sich verändert. Mhm. Von heute auf morgen hat sie aus einer Mücke einen Elefant gemacht. Mhm. Also jede Kleinigkeit ist sie gleich aufbrausend geworden und wir haben dann immer diskutiert und das ist halt immer darin geendet, dass sie dann gesagt hat, ja, jetzt kannst du verschwinden und so. Dann habe ich es immer nochmal probiert, bin zu ihr zurück, habe dann mit ihr erzählt, wir haben uns getroffen irgendwo, was getrunken und so. Mhm. Dann war das Gespräch aber erstmal wieder ganz normal. Mhm. Und dann musste sie wieder irgendeinen Grund finden, um wieder einen Streit zu provozieren. Klingt nicht gut. Und sie wusste das, wie ich darauf reagiere, ja. Nur damit sie vielleicht sagen kann, ja, okay, jetzt kannst du wieder gehen. Aber damit sie Argumente in der Hand hat. Ja, aber sie, ich weiß, sie ist normal gar nicht so. Ich frage mich halt jetzt nur, was ist in sie gefahren? Was hat sie geändert? Frage ich mich auch, wenn du das erzählst. Ist da vielleicht ein anderer Typ im Spiel? Das denke ich mir nicht, weil ich habe mit ihrer Bekannten und mit ihren Freundinnen schon gesprochen. Die kenne ich also auch ganz gut. Und die sagen, also die arbeitet, ich muss sagen, sie arbeitet in der Anstalt, ne, für schwer Erziehbare. Und da kenne ich auch ihre Arbeitskolleginnen gut. Mhm. Und die beteuern mir, dass es nicht so ist. Also seit vier Wochen seid ihr jetzt getrennt. Ja. Gab es denn in diesen 4 Wochen irgendeinen Kontakt, telefonisch? Ja, wir waren 2 Wochen danach, also bis vor 2 Wochen waren wir 2-mal weg gewesen. Wir haben uns getroffen und dann haben wir was getrunken. Mhm. Und wie gesagt, erst ganz normal gesprochen so und dann hat sich dann während dem Gespräch dann wieder irgendwie ein Streitgespräch entwickelt. Was sie auch wieder forciert hat. Gut, ich muss dir dazu sagen, Jürgen, sie hasst es, wenn ich diskutiere. Mhm. Aber diskutieren gehört doch zu der Beziehung dazu, denke ich mir mal. Ja, ist die Frage, vielleicht ist die Frage, wie man diskutiert. Ja klar, gut, aber ich werde halt immer so ein bisschen gleich laut in einer gewissen Zeit. Ich mir fast vorstellen, ein bisschen. Ja, und das ist halt das, was sie ankotzt. Und sie macht dann auf stur, sie ist Sternzeichen Stier. So, halt, Herr Diskutant. Wenn du schon kapiert hast, dass sie da sehr drauf allergisch reagiert, kannst du in deinem stolzen Alter von 34 dich ja da vielleicht mal ein bisschen zurückschrauben? Ja. Und nicht, ich glaube, du bist so ein Dampfwalzen-Typ, ne? Der dann richtig loslegt. Ja. Und nach einer gewissen Zeit. Meiner Freunde auch, ja. Ja, und das macht, vielleicht macht die Frau das so aggressiv. Und die hat sich das jetzt 1,5 Jahre angeguckt. Ja. Und die hat keinen Bock mehr drauf. So, aber das ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn du konkret weißt, woran es liegt. Das ist einfach eine Frage der Disziplin, wie weit du dich runterschraubst. Ja, klar. Das ist es. Und wenn es dir gelingt, dich immer wieder mal demnächst mit ihr zu treffen, ganz unverbindlich, und ihr beweist, dass du dieses Verhalten ein bisschen im Griff hast, hast du vielleicht wieder gute Karten. Ich weiß aber nicht, ich kann ja in die Frau nicht reingucken, ob da noch ein bisschen Interesse und Liebe ist. Wenn da keine Liebe mehr ist, kannst du es eh vergessen. Das ist schon klar, logisch. Das ist schon klar. Okay, ich probiere es, Jürgen. Probier's. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Verhaltensweise dir auch woanders Probleme macht, bei anderen Leuten, ne? Ja. Ja, glaube ich. Ja. Schon. Ja. Also wenn ich es probiere und es klappt, rufe ich nochmal an. Ich bitte sehr darum. Alles Gute. Alles klar. Ich wünsche dir was. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche hier bei uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Leuten. Bei Thomas Reintke, bei Wolfram Spielkowski, bei Jan Hölz, Jens Diegel, Gudrun Hausen, bei Stefan Gehrig, Michael Schritzenmeier und bei Anna Hüschkraus. Und jetzt fahren wir so ein bisschen Musik ein in den Hintergrund, unsere Schlussmusik. Wir haben 1.59 Uhr und 13 Sekunden. Ich wünsche euch ein ganz tolles und schönes Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das war unsere Musik. In der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Ihr könnt auch Montag wieder ab 0 Uhr anrufen. Unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Und wir sind dann pünktlich, hoffe ich, da um 1 Uhr im Radio bei 1 Live und 1 Uhr wieder im Fernsehen. Schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.